Sprachgestaltung. Artefakte. Gar vieles habe ich bereits zu meinem Werkschaffen aufgeschrieben. Ich stelle das alles so dar, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Ich bemühe mich dabei sehr um die Auswahl der richtigen Worte. Das hier Dargestellte zeigt Eigenschaften und Merkmale von mir selbst auf. Auch manches Artefakt ist daran zu finden, welches mein Werkschaffen als mein persönliches kennzeichnet. Das lasse ich alles zu und stelle es wiederum so dar, wie es für mich auch wirklich zu erkennen ist. So möchte ich das meinige als etwas Gutes zur Sprache bringen. Es wird sich einmal zeigen können, ob das von anderen Leuten auch so anerkannt wird. Im Grunde will das alles hier von Ihnen einmal angenommen, aber auch zugeordnet und verstanden werden. Mir bedeutet meine Arbeit am Baukasten so viel. Darum bin ich um eine gute Form bei der Beschreibung dieser Sachverhalte meines Daseins bemüht. Zumindest eine gewisse Art der Schlüssigkeit davon soll einmal gegeben sein. Jene Struktur meiner Alltagssprache soll Ihnen anhand meiner Texte klar vor Augen treten können. Ich zeige diese Eigenschaften meiner Person jetzt hier bereitwillig auf. Das mir Bewusste ordne ich dem vorhandenen Text dort, wo das geht, zu und füge so meine Dinge. Da entsteht etwas. Das möchte gehört werden. Jene damit einhergehenden Worte sind es, welche den Bestand meiner Dinge ausmachen. Dank einer Kenntnis davon erhalte ich selbst manches Vermögen zu einem Besprechen und Beschreiben des mir Eingegebenen. Es ertüchtigt mich zusehends etwas, dass ich mich damit auseinandersetze, wie das geht. Jene von mir bereits aufgeschriebenen Sprüche und Gedanken lassen sich zuweilen von eigentlichen Ideen jener mir bekannten Mitmenschen entsprechend derer Werke ableiten. Diese stellen eine Basis für mein Bedenken dar. Ein solches findet zuweilen monologisch, aber durchaus auch dialogisch bei mir statt. Einfache Worte sind es, welche von mir an- und ausgesprochen werden können. Erst wegen ihrer Assemblage kommen da höherwertige Inhalte vor. Es ergibt sich unterdessen bei Werke manche Rekursion für mich. Damit verbunden ist ein Einfädeln weiterer Ansätze in die bereits bestehende Struktur. Wie ich zu meinen Gedanken und Ideen komme, das sollte für Sie als Leser nicht unerheblich sein. Es ist wirklich wahr, dass ich manche Gründe meines Wirkens bereits hier benannt habe. Entscheidend sollen aber gerade jene mit diesen verbundenen Aussagen zu meinem Dasein sein. Was davon festgemacht werden kann, das werde ich in diese Schriften einflechten. Alles das soll einmal gut, wahr und richtig ausgeprägt sein. Dazu kann es hier dargestellt werden und vorkommen. Das bewirke ich, damit es endlich bewahrt wird. Solch ein einfaches Gut wird schließlich gerne von manchem als beliebig angesehen, was es freilich nicht sein würde.